So quälen die Juden die Tiere. Kurt und Otto waren miteinander in Streit gekommen. Du lügst, hatte Otto gesagt. Ich glaub es dir nicht, dass die Juden so furchtbare Tierquäler sind, wie du sagst. Ich glaube es nicht, dass die Juden die Tiere schlachten, ohne sie vorher zu betäuben. Ich glaube es nicht, dass die Juden einfach den Tieren den Hals durchschneiden und sie bei vollem Bewusstsein langsam verbluten lassen. Das kann nicht sein. Du lügst, Kurt. So hatte der Otto gesagt, und der Kurt bekam deshalb eine furchtbare Wut. Aber er ließ sich nichts merken. Er sagte nur, gut, Otto, ich werde es dir beweisen, dass ich kein Lügner bin. 3 Wochen sind seit diesem Gespräch vergangen. Heute stehen die Jungen zum ersten Male wieder beisammen. Otto, ich werde dir zeigen, dass die Juden die niederträchtigsten Menschen sind, die es auf der Erde gibt. Komm mit! Mit diesen Worten packt Kurt den Otto beim Arm und zieht ihn mit sich fort. Sie gehen kreuz und quer durch die Straßen der Stadt. Endlich sind sie am Judenschlachthof angekommen. Kurt flüstert, »Nun hör zu, wir steigen über diese Mauer, aber pass auf, dass uns niemand sieht.« Die Jungen klettern über die Mauer. Vorsichtig schleichen sie die Wand entlang. Nun stehen sie vor dem Schlachthaus. Durch das verschmutzte, mit Spinnweben behangene Fenster blicken sie in den Schlachtraum. Drinnen stehen 3 Juden. Sie haben blutige Schürzen um. Eben führen sie eine Kuh herein. Sie hat ein braunes Fell mit roten und weißen Flecken. Wenn die Kuh nicht gehen will, stoßen ihr die Juden ihre genagelten Stiefel in den Leib. Endlich steht das Tier in der Mitte des Raumes. Es wird mit Ketten und Stricken gefesselt und an eine Winde gebunden. Nun drehen sie an der Winde, das Tier fällt zu Boden, mit dem Kopf schlägt es auf dem Steinpflaster auf. Mu, mu, mu, so brüllt es auf vor Schmerz und in seinen Augen ist furchtbare Todesangst zu lesen. »Das ist ja grauenhaft«, flüstert Kurt. Otto hört nicht auf ihn. Er legt nur einen Finger an den Mund und sagt »Psst«. Und dann blicken die beiden wieder in den Schlachtraum. Die Juden haben die Kuh auf den Rücken gedreht. Da kommt ein anderer Jude herbei. Er sieht aus wie ein Teufel. In seinen Händen hat er ein langes, scharfes Messer. Er grinst. Man sieht ihm an, welche Freude es ihm macht, das arme Tier nun langsam morden zu können. Er packt die Kuh am Hals und dann schneidet er ihr den Hals durch. Otto ist furchtbar erschrocken. »Allmächtiger Gott!« ruft er aus, und dann sieht er, wie das Blut aus der Wunde des Tieres spritzt. Er sieht, wie das Tier sich aufbäumt, wie es aufspringt und dann wieder zusammenbricht, wie es um sich schlägt. Er hört das Röcheln des Tieres und dann greift der Jude in die klaffende Wunde und durchschneidet den Hals ein zweites Mal. Und wieder spritzt das Blut und wieder bäumt sich das Tier auf. Minutenlang dauert das. Wieder stürzt das Tier zu Boden. Langsam stirbt es. Die Juden aber stehen herum und lachen dazu. Länger kann Otto nicht mehr zusehen. Er schreit auf, dann rennt er davon, klettert über die Mauer und bleibt atemlos auf der Straße stehen. Kurt kommt nach. Er erschrickt, als er in das blasse Gesicht seines Freundes blickt. Schweigend gehen dann die Knaben nach Hause. Vor der Wohnung Ottos bleiben sie stehen. Kurt, jetzt glaub ich dir. Du hast mich nicht angelogen. Die Juden sind die gemeinsten Menschen auf der ganzen Welt. So sagt Otto, und Kurt antwortet, ja, die Juden sind ein Mördervolk. Und mit der gleichen Rohheit und mit dem gleichen Blutdurst, wie sie Tiere morden, so töten die Juden auch Menschen. Hast du schon etwas von Ritualmorden gehört? Da bringen die Juden sogar Knaben und Mädchen, Frauen und Männer um. Die Juden sind Mörder von Anfang an. Die Juden sind Teufel in Menschengestalt. Ein Spruch sagt, es liegt dem Juden in dem Blut, der Zorn, der Neid, der Hass, die Wut auf jedes Volk der ganzen Welt, das nicht zum Auserwählten zählt. Er schächtet Tiere, schächtet Menschen, es kennt sein Blutdurst keine Grenzen. Es wird die Welt erst dann genesen, wenn wir vom Juden sie erlösen.